Ich sehe alles doppelt und ich weiß, es ist kein Traum. Mit von Tollwut infizierten Affen teile ich den Raum. Ich beuge mich nach vorne, weil ich Übelkeit verspüre. Ich bin schon kurz vorm Kotzen, plötzlich klingelt's an der Tür. Ich habe keine Klingel und frag mich, wie das geht. Trotzdem öffne ich die Türe und sehe, was da steht. 20 kleine Kinder, sie benehmen sich missraten. Ich brech all ihre Genicker und vergrabe sie im Garten. Ich sehe alles doppelt und ich weiß, es ist kein Traum. Mit von Tollwut infizierten Affen teile ich den Raum. Ich beuge mich nach vorne, weil ich Übelkeit verspür. Ich bin schon kurz vorm Kotzen, plötzlich klingelt's an der Tür. Ich habe keine Klingel und frag mich, wie das geht. Trotzdem öffne ich die Türe und sehe, was da steht. 20 kleine Kinder, sie benehmen sich missraten. Ich brech all ihre Genicker und vergrabe sie im Garten.